Kapitel 1 Ankunft der Gäste. Angemeldete Gäste empfangen. Übung 1a. Hören Sie. Guten Tag. Sie wünschen? Ich heiße Georg Schwarz. Herr Schwarz. Ah ja. Und wie heißt du? Anna. Herzlich willkommen im Hotel Ritz. Danke.